21 Jahre war Zedekia alt, als er König ward, und 11 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Hamutal, die Tochter Jeremias, und stammte aus Libna. Und er sät, was Jahwe missfiel, ganz wie Jojakim getan hatte. Denn wegen des Zorns Jahwes erging es über Jerusalem und Juda, bis er sie aus seiner Gegenwart verstoßen hatte. Zedekia aber ward abtrünnig vom Könige von Babel. Da, im 9. Jahre seines Königtums, im 10. Monat, am 10. des Monats, rückte Nebukadrezar, der König von Babel, mit seiner gesamten Heeresmacht gegen Jerusalem an, und sie belagerten sie und errichteten rings um sie hier einen Belagerungswall. Also gereiht die Stadt in Belagerung bis zum 11. Jahre des Königs Zedekia. Im 4. Monat, am 9. des Monats, als die Hungersnot in der Stadt überhand genommen und die Landbevölkerung nichts mehr zu essen hatte, da wurde Bresche in die Stadt gelegt. Und der König und alle Kriegsleute suchten zu entfliehen und verließen des Nachts die Stadt durch das Tor zwischen den beiden Mauern, das am Königsgarten liegt, während die Chaldäer rings um die Stadt lagen, und zogen weiter in der Richtung nach Araba. Aber die Truppen der Chaldäer jagten dem Könige nach und sie holten den Zedekia in den Steppen von Jericho ein, nachdem ihn alle seine Truppen verlassen und sich zerstreut hatten. Und sie ergriffen den König und führten ihn zum Könige von Babel nach Ribla. In der Landschaft Hamat, der sprach ihm das Urteil. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias vor seinen Augen schlachten, ebenso ließ er alle Obersten Judas in Ribla schlachten. Zedekia aber ließ er blenden und in Ketten legen. Sodann ließ ihn der König von Babel nach Babel bringen und bis an seinen Todestag ins Gefängnis setzen. Im 5. Monat aber, am 10. des Monats, das ist das 19. Jahr des Königtums Nebukadrezars, des Königs von Babel, rückte Nebusaadan, der oberste der Leibwächter, des Königs von Babel vertrauter Diener, nach Jerusalem und verbrannte den Tempel Jahwes und den königlichen Palast und alle Häuser Jerusalems, und jedes Haus eines Großen verbrannte er mit Feuer. Alle Mauern rings um Jerusalem aber wurden von sämtlichen Truppen der Chaldäer, die bei dem Obersten der Leibwächter waren, niedergerissen. Und den Rest des Volks, die in der Stadt übrig gebliebenen, und die Überläufer, die zum Könige von Babel übergelaufen waren, und den Rest der Handwerker führte Nebusaadan, der Oberste der Leibwächter, nach Babel. Von den geringen Leuten im Land aber ließ Nebusaadan, der Oberste der Leibwächter, etliche als Winzer und Ackerleute zurück. Aber die Erlensäulen, welche am Tempel Jahwes waren, zerbrachen die Chaldäer und nahmen das gesamte Erz von ihnen mit nach Babel. Und die Töpfe, Schaufeln, Messer, Sprengschalen, Schalen und alle die Erlengeräte, mit denen man den Dienst verrichtete, nahmen sie weg. Auch die Becken, die Pfannen und die Sprengschalen, die Urtöpfe, die Leuchter, die Schalen und die Becher, was nur von Gold und Silber war, nahm der Oberste der Leibwächter weg. Die Säulen, zwei Anzahl, das eine mehr und die Gestühle, die der König Salomo für den Tempel Jahwes angefertigt hatte, das Erz von ihnen war nicht zu wägen. Was aber die Säulen betrifft, so betrug die Höhe der einen Säule 18 Ellen und ein Faden von 12 Ellen umspannte sie, sie war aber 4 Finger dick, inwendig hohl. Oben auf ihr aber befand sich ein Knauf von Erz, und die Höhe des Knaufs betrug 5 Ellen, und ein Gitter und Granatäpfel waren ringsum an dem Knauf, alles von Erz, und ebensolche hatte die zweite Säule. Es waren aber der Granatäpfel 96 luftwärts, aller Granatäpfel waren 100 ringsum an dem Gitter. Und der Oberst der Leibwächter nahm den Oberpriester Seraja und den zweithöchsten Priester Zephania und die drei Schwellenhüter. Und aus der Stadt nahm er einen Kämmerer, welcher Befehlshaber über die Kriegsleute war, und 7 Männer aus der ständigen Umgebung des Königs, die in der Stadt vorgefunden wurden, und den Schreiber des Feldhauptmanns, der die Landbevölkerung zum Kriegsdienste aufbot, und 60 Mann von der Landbevölkerung, die im Bereiche der Stadt vorgefunden wurden. Die also nahm Nebusaadan, der Oberste der Leibwächter, und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. Der König von Babel aber ließ sie zu Ribla in der Landschaft Hamat hinrichten. Also ward Juda von seinem Grund und Boden hinweggeführt. So viel war des Volks, welches Nebukadrezar hinwegführte, im 7. Jahre 3023 Judäer, im 18. Jahre Nebukadrezars, aus Jerusalem 832 Seelen, 30 im 23. Jahre Nebukadrezars führte Nebusaadan, der Oberste der Leibwächter, von den Judäern 745 Seelen hinweg, insgesamt waren es 4600 Seelen. Und im 37. Jahre nach der Wegführung Jojachins, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 25. des Monats, begnadigte Evil-Merodach, der König von Babel, in dem Jahr, in welchem er König ward, Jojachin, den König von Juda, und befreite ihn aus dem Kerker. Und er redete freundlich mit ihm und setzte seinen Stuhl über die Stühle der übrigen Könige, die bei ihm in Babel waren. Und er legte seine Gefangenenkleider ab und speiste beständig in seiner Gegenwart, solange er lebte. Sein Unterhalt aber, stetiger Unterhalt, wurde ihm, so viel er täglich bedürfte, bis an seinen Todestag von Seiten des Königs von Babel gewährt.